Teil 5. Schließlich gibt es noch Leute, die etwas gegen Märchen haben, weil sie nicht objektiv sind. Weil es in Wirklichkeit keine Riesen, Hexen, zweiköpfige Drachen oder fliegende Teppiche gibt. Und weil man das Kind, statt seine Fantasie mit Märchen zu füttern, lehren sollte, sich der Wirklichkeit anzupassen und Geschichte, Mathematik und Informatik zu lernen. Aber kein Märchen hat jemals für sich in Anspruch genommen, eine realistische Schilderung der Außenwelt zu sein. Und kein gesundes Kind hat das je geglaubt. Natürlich gibt es Kinder und vielleicht auch Erwachsene, die an Zauberei glauben. Das heißt, sie erwarten, dass ihre Wünsche ohne jede eigene Anstrengung in Erfüllung gehen. Aber das erwarten sie nur deshalb, weil sie nicht gelernt haben, Selbstvertrauen und Eigenaktivität zu entwickeln. Außerdem kann ein introvertiertes Kind sich genauso leicht mit einem Flugzeug wie mit einem fliegenden Pferd von der Außenwelt zurückziehen.